Meine SS-Führer der SS-Division Deutschland. Ursprünglich hatte ich vor, im Laufe des Dezember ein paar Tage bei Ihnen zu sein, um einzelne Bataillone zu besuchen und um, so wie ich es bei anderen Truppenteilen der Waffen-SS getan habe, einmal auch eine Stunde Unterricht an irgendeine Kompanie abzuhalten. Aus dem Grunde heraus, weil ich es für notwendig hielt, diesen Winter der inneren und äußeren Ausbildung zu widmen, der äußeren Ausbildung waffenmäßiger Art, der inneren Ausbildung weltanschaulicher Art. Im soldatischen Leben kommt es jedoch immer bekanntlich anders, wie man denkt. Und nun kann der Besuch nur ein sehr kurzer sein, da Sie sehr bald ja abmarschieren werden und, wie ich annehme und hoffe, neuen Taten und neuen Einsätzen entgegengehen. Gerade aus dem Grund bin ich aber nun froh, dass ich Sie vorher noch hier sehe und vorher noch zu Ihnen, den Kommandeuren und den Kompaniechefs, sprechen kann. Das deutsche Volk befindet sich in einer der größten Umstellungen und einer der größten Entwicklungen seiner Geschichte. Wir alle haben miterlebt, wie zunächst aus diesem Gebiet, was Deutschland hieß, im Jahre 1933, das praktisch sich aber aus Preußen und Bayern und Württemberg zusammensetzte und anderen Bundesstaaten, möchte ich fast sagen, was gar keine innere und gar keine äußere Einheit darstellte, die aus diesem Gebiet im Verlauf von den fünf ersten Jahren Deutschland geworden ist. Das Deutschland Adolf Hitlers. Wie dieses Deutschland Adolf Hitlers dann fähig war, im Jahre 38 vor allem zu einem Großdeutschland emporzuwachsen und zusammenzuwachsen. Wie dieses Großdeutschland nun im Begriffe ist, zu einem Großdeutschen Reich germanischer Prägung zu werden. Wie die germanische Ordnung Europas zu einer Gemeinschaft germanischer Völker und zu einer klaren wirtschaftlichen, kulturellen Ausrichtung des mitteleuropäischen Raumes durch den bestimmenden deutschen Geist, wie das gerade im Werden und im Geschehen ist. Deutschland hat im Osten und im Westen gesiegt. Wir haben gesiegt durch unsere Waffen und wir haben aber vor allem gesiegt durch diese eine Weltanschauung, den Nationalsozialismus, durch den wir fähig sind, auch die anderen Völker unseres Blutes an uns heranzuziehen und auf eine Ebene mit uns zu stellen und mit uns zu vereinigen, innerlich zu vereinigen. Niemand ist von dieser Wichtigkeit der Weltanschauung von Anfang an so durchdrungen gewesen wie wir SS-Männer. Wir wollen das auch nie vergessen. Es mag nun für manchen von Ihnen sein, dass ich hier etwas wiederhole, was ich Ihnen früher schon oft gesagt habe. Denn letzten Endes kann ich ja jetzt nach 11 Jahren und habe es Gott sei Dank auch nicht notwendig, nach 11 Jahren als Reichsführer SS kann und werde ich niemals etwas anderes sagen, als was ich vor 11 Jahren angefangen habe auszusprechen. Manche von Ihnen sind als Soldaten, als reine Soldaten angetreten, sind zu uns in die Truppe gekommen. Wenn Sie zurückblicken, jetzt aus der Erzählung und aus dem Bekanntwerden, durch das, was Ihnen Ihre Kameraden mitteilen aus der Kampfzeit, dann können wir SS-Männer eines feststellen. Der Weg, den wir angefangen haben, der war richtig. So wie wir angetreten sind, so konnten wir bis jetzt marschieren. So konnten wir nicht nur bis jetzt marschieren, sondern so sind wir auch fähig, mit unseren Gedanken des Blutes auch den anderen Völkern gegenüberzutreten. Den Völkern germanischen Blutes, weil wir sie dadurch gewinnen können. Germane, ein Mensch nordischen Blutes, kann jeder sein, der dieses Blut in sich hat, und dazu kann er sich bekennen, ohne dass er irgendwie sein eigenes Vaterland oder seine Heimat verleugnet. Wir können ebenso klar, vielleicht als einzige Männer, die Nationalsozialisten und zugleich Waffenträger sind, oder nationalsozialistische Waffenträger sind, den Völkern fremden Blutes gegenübertreten, ob das nun Polen sind, oder ob es Tschechen sind, oder ob es morgen andere Völker sind. Weil wir aus unserer Weltanschauung heraus zu denen den richtigen Standpunkt haben. Beide Teile, das innere Gewinnen germanischer Völker zu einem germanischen Zusammenleben, zu einer germanischen Gemeinschaft. Wir wollen hier nie davon sprechen, von Reich. Es ist das Großdeutsche Reich germanischer Prägung, wie ich sagte. Deswegen wird der Holländer hier immer ein Holländer bleiben und der Däne ein Däne bleiben. Und trotzdem wird er in dieser Gemeinschaft germanischer Völker leben, die von Adolf Hitler bestimmt wird und von Adolf Hitler geführt wird. Genauso aber und genauso wichtig ist diese nationalsozialistische Erkenntnis und diese nationalsozialistische Einstellung in dem Augenblick, wo es gegenüber anderen oder in dem Augenblick, wo wir anderen Völkern, anderen Blutes gegenübertreten. Sei das heute in Europa oder sei das morgen in Afrika. Die Standpunkte von früher, dass man Völker unterwerfen kann, dass man sie unterwirft und dass man sie dann, ich spreche jetzt von Europa, in eine deutsche Schule schickt, in deutsche Sprache beibringt, sie einzieht, sie in die Kirche gehen lässt und sie dann allmählich zu deutschen Staatsbürgern macht. Die Einstellung hält unsere Kritik und unsere Erkenntnis nicht mehr stand. Mit dieser Einstellung hat Deutschland, das kaiserliche Deutschland des Jahres 1914-18, Schiffbruch erlitten, im Osten sowohl wie im Westen. In der Provinz Posen, genau wie in der Provinz Elsass-Lothringen, im Reichsland Elsass-Lothringen. Dieser Standpunkt hat der Wirklichkeit, den Lebensgesetzen des Blutes nicht standgehalten. Das Blut ist eben stärker. Die juristische Diktionen und die ausgestellte Papiere und ausgestellte Berechtigungen, also als Staatsbürger oder wie die Zeugnisse einer deutschen Schule. Wir gehen an die Dinge anders heran und werden so lange in Europa und so lange in der Welt unsere Bedeutung haben, als wir dieses Gesetz unseres Lebens, das wir auf unserem Blute aufbauen, solange wir dieses Gesetz nicht vergessen. Im Augenblick, wo wir es vergessen, werden wir vielleicht noch durchkommen, werden unsere Söhne und unsere Enkel bereits Schiffbruch erleiden. Sie waren selbst in Polen. Ich brauche bloß ein paar Beispiele heranziehen. Die grimmigsten Gegner von uns im Kleinen, nämlich in der polnischen Aufstandsbewegung oder aufständischen Bewegung, waren die früheren deutschen Unteroffiziere. Waren die Polacken, die in den Garderegimentern oder in deutschen Regimentern herangebildet worden waren, sich das EK im vergangenen Krieg geholt hatten, Unteroffiziere geworden waren. Der deutsche Unteroffizier war für die drüben der Offizier. Das waren die grimmigsten Gegner. Weil sie Ordnung gelernt hatten, ausgebildet waren, deutsche Sauberkeit, deutsche Disziplin, ihnen mindestens kein unbekannter Begriff war und weil sie eben, die Maße sind alle relativ, als deutscher Unteroffizier turmhoch über den gewöhnlichen Polacken standen. Es ist ein Trauerspiel allerersten Ranges, wenn wir uns in den letzten zwei Jahrhunderten die Namen und die Abstammung und die rassemäßige Wertung aller der Feldherren und aller der Gegner ansehen, die in Frankreich und die in Russland uns gegenübergetreten sind. Wir finden durchgängig die besten als Menschen deutschen Blutes und unserer Abstammung. Das bloß als sichtbare Beispiele, wenn ich einen Namen von dem Westen, den General Hunziker oder den General Weigand nenne, so sind diese beiden Namen Einzelbeispiele, an die Sie Dutzende, aber wirklich Dutzende anreihen könnten. Wenn ich nun hier Ihnen anhand von ein paar rasch herbeigeholten Beispielen, die Sie im Polenfeldzug erlebt haben, die Sie aus der Geschichte, aus der Kriegsgeschichte beliebig ergänzen können, diesen Wert unseres Blutes und dieses Fundament erneut vor Augen stelle, dann tue ich das mit einer vollen Absicht. Es ist eine gewisse Gefahr, dass im Lauf eines Krieges, wo das Waffenhandwerk allein und in erster Linie gilt, das ist die Berechtigung des Krieges, das ist ganz klar, das bestreitet auch niemand, dass im Verlauf eines Krieges der Mann, der eine Kompanie führt oder der ein Bataillon führt, dass der gewisse Dinge vergisst und gewisse Erkenntnisse als unwichtig, als nicht kriegsentscheidend, als eine ganz nette Theorie, die da hinten, ganz weit hinten schon gelten kann, aber die vorne für den Frontsoldaten nicht gilt, dass er gewisse Dinge da beiseite legt. Hier sehe ich meine Aufgabe, neben der Aufgabe, dass ich von der Reichsführung SS aus immer dafür sorge, dass der notwendige Strom neuen Blutes oder dauernde Strom von Blut zu den Divisionen der Front herankommt, dass sie ausgebildete Männer, dass sie ausgebildete Offiziere bekommen, dass die Bedürfnisse, soweit sie überhaupt aus der Heimat befriedigt werden können, dass das alles nachströmt und dass die Truppe draußen nicht sich alleine fühlt, sondern dass sie immer wieder Hilfe aus der Heimat bekommt. Neben dieser Tätigkeit sehe ich eine Aufgabe für mich als Reichsführer SS also letztlich wichtig an. Immer wieder meinen Kommandeuren und meinen Kompaniechefs und meinen Offizieren diese weltanschauliche Linie klar zu machen. Sie ihnen zu sagen, dass das niemals vergessen werden darf. Ich habe manchmal gehört, dass der eine oder andere bestimmt nicht aus bösem Willen, das nehme ich von vornherein nicht an, der eine oder andere junge SS-Führer sagte, ach Gott, Hitler, Mein Kampf oder so, das ist ja ganz schön, gesiegt haben wir mit dem Maschinengewehr 36. Der hat sicherlich in seiner Waffenunterrichtsstunde, hat er sicherlich gehört, oder in der Waffenkunde, dass also dieses Maschinengewehr, als es hervorragend ist, habt ihr auch in der Praxis erprobt. Das ist besser wie alle anderen. Aber wir wollen etwas nicht vergessen. Wichtig ist immer, welcher Mann mit welchem Herzen hinter einem die Rehe liegt. Gesiegt haben wir mit unseren Herzen und mit der Weltanschauung, die der Führer in die Herzen eingepflanzt hat. Das dürfen wir niemals vergessen. Und ihr dürft als Führerkorps einer weltanschaulichen Truppe das auch ebenfalls niemals vergessen, in erster Linie nicht. Denn die Männer, die zu uns kommen, aus der Hitlerjugend, aus der allgemeinen SS, aus dem gesamten deutschen Volk, die kommen mit vollem Recht mit einer bestimmten Erwartung zu uns. Sie kommen mit Erwartung zu uns, dass sie hier zu einer weltanschaulichen Truppe kommen. Sie kommen ebenfalls mit Erwartung zu uns, dass sie hier am besten fechten lernen und am besten fechten dürfen. Dass sie am besten fechten lernen und am besten fechten dürfen, die Erwartung, glaube ich, wird erfüllt. Dass sie zu einer weltanschaulichen Truppe kommen, die Erwartung wird nicht von jedem Einzelnen, von unseren jungen Führern und auch von unseren Kompaniechefs erfüllt. Das muss ich hier ganz offen aussprechen. Denn sehen Sie, und meine Aufgabe ist es ja, nicht nur Ihnen schöne Dinge zu sagen, sondern auch die Dinge zu sagen, ich möchte sagen, nicht die ich kritisieren will, sondern wo ich immer wieder, sagen wir, einen wichtigen Grundsatz Ihnen vor Augen halten will. Der Hitlerjunge, der zu uns kommt, der kommt mit einem ganz bestimmten Bild, das er sich von der Waffen-SS gemacht hat, kommt er zu uns. Er kommt zu uns, vielleicht manchmal mit abenteuerlichen Vorstellungen. Das will ich gleich zugeben, von vornherein zugeben. Mit einer romantischen Vorstellung. Hier wird die Aufgabe sein, des Kompaniechefs, dass er sich diese Hitlerjungs und dass er sich diese SS-Männer, der allgemeine SS oder diese Parteigenossen, die Kreisleiter oder Kreisamtsleiter oder Ortsgruppenleiter sind, dass er sich die am Anfang zusammenholt und sagt, ihr seid nun Parteigenossen, seid Nationalsozialisten. Wenn euch auch ein Dienst schwerfällt, wenn euch vielleicht einmal ein Unteroffizier anfährt, das ist einmal im soldatischen Leben so und das ist gut so, das muss so sein. Von euch erwarte ich nun, dass ihr das leuchtendste Beispiel der Kompanie seid. Wird so etwas in einer menschlichen Form vorher gesagt, dann wird der Hitlerjunge, der mit der romantischen Vorstellung hierher gekommen ist, ohne mit seiner überjugendlichen Begeisterung, der ich sagte, ach, hier ist alles nationalsozialistisch, alles ist wunderbar, ist also ein Herz und eine Seele, das geht eben im militärischen Leben so und so oft nicht. Das heißt, die raue Wirklichkeit ist eben anders. Kommt bloß darauf an, dass man den Jungen in einer menschlichen Form dorthin führt. Es kommen zu uns sehr viele Jungs, jetzt wenn ich nur vom Äußeren spreche, die Abiturium haben. Es kommen sehr viele begabte Jungs, die kein Abitur haben, die absolut das Zeug in sich haben, Führer zu werden. Meine Herren, es nützt gar nichts, wenn ihr Divisionskommandeur, wenn ihre Regimentskommandeure, wenn die Ihnen einen Befehl herausgeben, ihr habt die, die eigen sind als Führeranwärter, die habt ihr zu melden. Und wenn dann in der Taktik, die der schlechte Kommiss hat, und den schlechten Kommiss gibt es nämlich auch, und ich möchte bloß nicht, dass es ihn bei uns gibt, wenn dann in dieser Taktik dann festgestellt wird, wenn der Kompaniechef sich seinen Spieß kommen lässt und sagt, so, Herrgott, da müssen wir jetzt schon wieder 4 oder 5 Führeranwärter melden. Ah, ist ja natürlich scheißlich, so ein Papierkrieg. Also, wen haben wir denn da? Wenn dann vielleicht der Spieß sogar den lichten Gedanken hat, zu sagen, ja, der ist sehr geeignet und der sagt, Mensch, die sind doch wahnsinnig, das ist doch unser bester Grabmelder. Völlig verrückt, bester Telefonist, der bleibt in der Kompanie. Haben wir da nicht irgendeinen, so einen Kerl, der so immer auffällt, wer war denn das neulich da bei dem Gefecht oder bei dem Exerzieren? Das ist doch so ein Dussel. Den melden wir mal, dann kriegt die Kompanie den los. Meine Herren, Das ist mehr wie einmal gemacht worden. Und Sie werden staunen, wenn Sie einmal die Zahl der Abiturienten, die in Ihren Kompanien stecken, wenn Sie die einmal zusammenzählen. Wollen Sie sich bitte einmal folgende Dinge überlegen. Erstens im Interesse des Ganzen und zweitens auch im Interesse der SS. Nicht nur Ihrer geehrten Kompanie, die Sie ja einmal ein oder zwei Jahre oder drei Jahre führt und dann ja wieder abgeben werden. Wollen Sie sich etwas überlegen. Wenn sich ein Volk oder eine Armee oder eine Wehrkraft, Wehrmacht, das leistet, dass sie die Menschen, die gemäß inneren Eigenschaften und gemäß Ausbildung fähig wären, Führer zu werden, wenn sie die aus Bequemlichkeit als Grabmelder und Telefonisten in ihren Kompanien lässt, dann ist das eine Verschwendung an Menschentum, das zur Führung fähig ist. Diese Verschwendung ist ein Verbrechen. Denn sie sind die Ersten, die dann, wenn eine Division, und wir haben ja das leider Gottes im Krieg nicht patentiert und in der Tasche, dass sie sagen, wir kommen auch das nächste Mal mit 5% Verlust durch. Meine Herren, im Krieg, besonders für eine Division wie für unsere Divisionen, kann es immer einmal sein, dass auch die Verluste höher werden. Denn Sie kennen die Forderungen, die der Führer an uns stellt, dass da, wo wir angreifen, dass da wirklich durchgeschlagen wird, dass wir niemals nachgeben, dass wir niemals irgendwie zurückgehen, dass da, wo wir stehen, eben die deutsche Fahne stehen bleibt, dass wenn alles andere versagt, dass so eine Division niemals versagen darf. Das bedeutet, dass es auf einmal Verluste von 20 oder 30, vielleicht auch mal von 50% geben kann. Meine Herren, dann werden Sie die Ersten sein, die dann schreien, ja, wo bleiben Zugführer? Wir brauchen neue Zugführer. Los, von hinten, was die Heimat, gibt uns keine Zugführer. Ja, meine Herren, wie sollen wir Ihnen den Zugführer geben? Und noch dazu, gute Zugführer, wenn Sie die, die fähig wären, Zugführer und Führer zu werden, wenn Sie die als Telefonisten und als Gottmeldung und als Ähnliches oder als Funktionsunteroffiziere in Ihren Kompanien behalten. Wollen, erzogen haben und dass in Deutschland den besten Dienst leisten soll. So sehe ich für das Führerkorps Aufgabe und Aufgabenstellung. Ich glaube, es war richtig, dass ich über diese Dinge und über diese Fragen einmal zu Ihnen sprach. Offen, wie ich es immer gewohnt gewesen bin und wie ich es auch in der Zukunft halten werde. Ich glaube, es ist für Sie manche ungestellte Frage beantwortet worden. Ich glaube, dass bei allem Getümmel des Krieges manche Dinge von Ihnen nun besser verstanden sind. Sie werden nun in einen neuen Einsatz gehen. Sie werden für Ihre Division, für sich selbst und für die gesamte Waffen-SS und zuallererst, das steht immer oben, für Deutschland neuen Ruhm erwerben. Sie gehen hinein in den Kampf an irgendeiner Stelle in Europa, welche weiß ich nicht, wiederum als Nationalsozialisten, als germanische Division Deutschland. Jeder von euch in seinem Auftreten, in seinem Charakter, in seinem Fechten, in seinem Leben und in seinem Sterben als ein Beispiel und als ein Vorbild dieser Herrenrasse. Und wenn dieser Kampf dann vorbei ist und wiederum Ordnung geschaffen ist in irgendeinem Winkel Europas, dann werden vielleicht Wochen kommen, wo ihr dann in einem Volk, Haus, kampiert, das nicht unseres Blutes ist, dann wird wieder die Frage an euch herantreten, dass ihr eure Männer richtig erzieht, dass ihr euch selbst richtig in der Hand habt. Hier in den Niederlanden, in diesem germanischen Land, ist diese Frage nicht an euch herangetreten. Ihr wart ja zu Hause im eigenen Blut, in einem Volk eigenen Blutes, unseres Blutes, einem verwandten Stamm bei Brüdern. In anderen Gegenden werdet ihr das nicht sein. Und habt ihr dann euch nach dem Kampf erst recht als Nationalsozialisten zu bewähren. Habt ihr dafür zu sorgen, dass nicht uralte Vergehen gegen unsere Rassegesetze, die uns schon so unendlich viel Unheil gebracht werden, dass sie nicht erneut wieder begangen werden. Und dann wird euch an irgendeiner Stelle wieder der Kampf gegen den alten Erzfeind England führen. Und dann werden wir wieder antreten. Die Verluste des Kampfes vorher werden wieder ersetzt sein. Die Reihen werden wieder aufgefüllt sein. Dann werden wir wieder antreten. Und werde wieder kämpfen und werde wieder siegen. Jeder solche Kampf im Krieg ist ein Stück weiter zum Germanischen Reich. Ihr wollt aber euch bei allem überlegen, dass mit dem Gewinnen des Krieges erst der erste Teil erfüllt ist. Wir haben dann, meine Herren, den Rest unseres Lebens, der Rest mag größer oder mag kleiner sein vor uns, indem wir den Frieden gewinnen müssen. Indem wir als erste Generation, die das Glück hat, unter dem Führer Adolf Hitler zu leben, der einmalig ist in Jahrtausenden, den es bisher noch nicht gegeben hat im germanischen Volk und den es wohl nie wieder geben wird. Wir haben die Verpflichtung als erste Generation, die unter diesem Führer leben darf und das Reich erkämpfen durfte, dann ein Friedensfundament zu legen, nichts falsch zu machen, denn jeder Fehler, den wir machen würden, der würde sich forterben als eine Gewohnheit, die zur Zeit Adolf Hitlers schon gewesen ist. Und es wird dann manchmal der Friede, meine Herren, wird schwieriger sein wie der Krieg. Ebenso, meine Herren, wie es manchmal leichter ist, seinen Männern vorzusterben, wie vorzuleben. Ich habe die Überzeugung, wenn wir eisern an unseren Gesetzen festhalten, die wir uns selbst gegeben haben, niemals meine SS-Männer mit uns selbst Mitleid haben, sondern immer hart gegen uns selber sind, dann müsste es diesmal möglich sein, dieses eine einzige Mal, wo ein Adolf Hitler da ist, dass unser so reich begabtes, großes und schönes Volk mit seinem wertvollen Blut endlich zu seinem Reich kommt. Zu einem Reich unvorstellbarer Größe und Herrlichkeit. So wie einmal in einer kurzen Zeit, in der Stauferzeit, das erste Deutsche Reich zu einem Nimbus um sich verbreitete, obwohl es gar kein Reich in einem Maße, wie wir es uns vorstellen, war, umso mehr müsste das Reich, das dann gebaut ist, das an dem wir mitbauen helfen durften, dann eine Größe und Herrlichkeit erreichen, wie man sie nur träumen kann, und wie wir in der Kampfzeit und mindestens am Anfang im Jahr 1933 die Größe und Herrlichkeit niemals zu erhoffen gebrauchten. Dass dieses Reich werde und dass der Wille des Führers in Jahrhunderte und Jahrtausende sich fortsetzt, liegt mit in unserer Hand. Und darum erfüllt im Kampf und erfüllt im Krieg und erfüllt dann im Frieden eure Pflicht. Heil Hitler! Reichsführer, ich möchte im Namen aller Anwesenden der Division einen Dank aussprechen für den fünften Besuch und für alle Ihre Worte, die Sie uns gesprochen haben. Die SSV-Division bisher hat beigetragen, Ruhm und Ansehen der Waffen-SS mitzuschaffen. Die neue Division Deutschland wird auch in Zukunft daran denken, dass sie von uns mehr verlangt, als unsere Pflicht zu tun. Wir werden leben und arbeiten im Rahmen der Waffen-SS und im Rahmen der Schutzstaffel. Heil Schutzstaffel!